Deutschlandfunk. Hörspiel. Liebe Hörer, um in den vollen Genuss der folgenden Sendung zu kommen, legen Sie sich bitte Kopfhörer bereit, denn unsere heutige Sendung wurde in Kunstkopfstereophonie produziert. Es ist ein großes Hörspielprojekt für Stadtbrachen, an dem gleich drei Sender, nämlich der Westdeutsche Rundfunk, der Bayerische Rundfunk und der Deutschlandfunk beteiligt waren. Kann man Glück bauen? Besitzen wir das Eigentum oder besitzt das Eigentum uns? Ausgangspunkt des Hörspiels ist ein unbebauter Ort, eine Brachfläche. Der Kauf lädt dazu ein, sich darauf ein Stadtviertel vorzustellen und skizziert eine mögliche Zukunft der urbanen Leerstelle. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Paar Mitte 40. Es besitzt die schönste Wohnung des Viertels. Das Objekt weckt die Begierde eines anderen Paares, das alles daran setzt, die Wohnung und fast auch das Leben darin zu übernehmen. Die Produktion wurde zum Hörbuch des Jahres gekürt und mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD 2013 ausgezeichnet. Im Anschluss an das Hörspiel bringen wir das Hörstück Ästhetischer Exzess oder Die Besiedlung der künstlichen Paradiese von Walter von Rossum. Das folgende Hörspiel ist mit Kunstkopf aufgenommen. Das besonders räumliche Klangbild ist nur mit Kopfhörer erlebbar. Also bitte nach Möglichkeit jetzt einen Kopfhörer aufsetzen. So, hallo. Sie sind im Kauf einem Hörspiel von Paul Plumper. Wir warten eigentlich nur noch auf zwei andere Interessenten, müssten aber auch gleich da sein. Ah, hallo. Hallo. Wir hatten telefoniert. Genau, angenehm. Guten Tag. Schön, ja, dann sind wir ja auch komplett hier zu unserer exklusiven Vorabbesichtigung. Ich schlage vor, wir gehen die paar Meter zur Wohnung zu Fuß. Ja, gerne. Das wäre ja dann hier Ihre neue Gegend. Ja, was soll man sagen, Sie wissen ja, das Viertel ist im Kommen. Ja. Das ist unglaublich, wie Treptow das sich entwickelt hat, ja? Das ist mindestens sowas wie der Neukorlitzplatz hier. Absolut, ja. Und hier am Wasser ist natürlich City-Bestlage. Ja, Sie sehen ja, was alles fußläufig von der Wohnung zu erreichen wäre. Hier vorne gleich den Biomarkt. Mhm. Und hier die Bar 6. Ja. Das ist gut. Und Richtung Puschkin-Allee, da drüben der sehr gute Feinkost. Ja, das ist hier unser Leben. Ja. Ach ja, und hier vorne schaut ihr mal das Gymnastikstudio. Da trainiert meine Assistentin. Ach ja? Charlotte. Straßenstraße da. Hier geht's nochmal umdrehen. Auf der anderen Straßenseite haben wir den Bäcker und dahinter gleich das Büro der Hausverwaltung. Wohnung im Viertel, für die sich interessieren. Was sollen die eigentlich kosten? Schönste Wohnung im Viertel. Genau, Sie sagen es. Ja. Was soll die kosten? So, was wollen wir mal fragen Ihnen dürfen, oder? Auf jeder Ware steht auch der Preis, jetzt, nicht? Entschuldigung, mal ganz kurz, haben Sie einen Termin? Ich bin der ursprüngliche Verkäufer, der Erbauer der Wohnung, nicht? Ja. Das Problem ist nur, dass die Leute, die jetzt verkaufen, das dass Problem sie nie für uns ist haben, gerade, dass sie so ein bisschen unser Gespräch. Wohnen Sie denn auch noch hier? Nee, ich bin weggezogen. Ja. Wurde rausgedrängt sozusagen. So, Sie wissen schon, dass Sie ein Spekulationsobjekt kaufen, ne? Aber viel Spaß damit, ich bin entspannt. Dann seien Sie entspannt und schönen Tag noch. Macht's gut. Hallo. Ah, ja, da weiß man immer nicht, man... Ganz beruhigend, dass der nicht mehr hier wohnt. Ich finde ich auch. Ohne Nachbarn möchte man nicht, egal wo man wohnt. Nee. Ah, schauen Sie mal, hier gegenüber auf der anderen Straßenseite, der Fahrradladen, der gehört dem Lutz. Und Lutz ist, ja, ein... Urgestein des Viertels, muss man sagen. Ein unglaublich netter Typ. Also merken Sie sich den Lutz. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hallo. Wenn Sie irgendwas über das Viertel wissen wollen, dann kommen Sie ruhig mal auf eine Schorle vorbei. Ich erzähle Ihnen gerne alles. Okay. Jo. Ja, habe ich Ihnen zu viel versprochen? So, da wären wir. Die Besitzerin Claire Bergmann wartet oben. Müsst uns auch gleich aufmachen. So, Videogegensprechanlage ist natürlich geplant, ist ja auch selbstverständlich bei einem Objekt dieser Preisklasse. Klar. Mhm. Hallo? Hallo, fünfter Stock, kommen Sie hoch. Wir kommen. Danke. Haben Sie noch andere Objekte hier in der Gegend? Nee, hier hatte ich überhaupt erst ein einziges Mal in der Wohnung. Das ist aber auch schon ewig her. Es ist 7 Jahre her. Da waren wir noch in Beijing. Ja. Das war das noch Volksrepublik, kann das sein? Ja. Hätte man auch nicht gedacht. So, dürfte ich Sie dann noch bitten, diese Überschuhe anzuziehen? Klar, kein Problem. Wenn wir eintreten, werden Sie verstehen, warum? Hallo? Siehste, darf ich vorstellen? Claire Bergmann. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. So, ja, Sie sehen es hier. Echtholzparkett mit Fußbodenheizung. Ich würde sagen, lassen Sie es erstmal auf sich wirken. Ja, 360 Grad Lichteinwirkung. Das ist unglaublich. Hier oben fast ein Firmament. Ja. Und hier die Einbauten. Der Besitzer, muss man sagen, war Tischler. Vorbesitzer. Das sind alles hochwertigste Einbauten. Nussbaum werden Sie im Bad finden, also wirklich vom Feinsten. Und sozusagen im Preis enthalten. Ja, die kauft man mit. Das kann man, die machen natürlich auch das Flair aus. Wunderbar, kann man direkt so einziehen. Ja, da hat sich jemand wirklich einen, muss man sagen, einen Traum verwirklicht. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Terrasse. Im Exposé sah es ein bisschen anders aus. Das haben Sie es eben mal noch, da? Grüner, ja. Oh ja, das tut mir jetzt leid. Das ist nicht mehr aktuell. Was? Mein Fehler. Ah ja. Sorry. Nee, das ist noch der Knöterich. Nee, der ist leider eingegangen. Also so, aber man muss einfach das Erdreich auswechseln. Wir haben dann Sachverständigen gefragt und dann wechseln wir einfach das Erdreich aus und dann... Und man muss ja ganz klar sagen, für die Bausubstanz ist es ja nur von Vorteil, wenn man alle paar Jahre mal die Bepflanzung wechselt. Ich gehe schon mal rein. Mhm. Ja, dann kommen Sie ruhig noch ein paar Meter vor. Wir gehen mal bis ans Geländer. Wahnsinn. Also höher geht nicht, Sie sehen es ja. Wen treffen wir hier oben? Vögel? Höher geht nicht. Das ist ein unglaublicher Blick. Es liegt ihm praktisch alles zu Füßen. Da ist die Oberbaumbrücke, ne? Vor dem... Ja, genau. Ja, und dahinter der Fernsehturm am Alex. Wahnsinn, ne? Zum Greifen nah. Mhm. So klein zwischen den neuen Hochhäusern. Und mit eigenem Hafen vor der Tür. Mhm. Ich weiß nicht, fahren Sie Boot? Bootsführerschein? Meine Frau. Ja. War schön, das macht hier einfach Sinn. Das haben hier auch die meisten. Mhm. Der Mediaspray ist einfach fantastisch. Ja. Ja, der Blick ist unverbaubar. Man sieht eben selbst sehr viel, um nicht zu sagen, alles kann aber nicht gesehen werden. Keine Einsicht. Das ist gut, ja. Kommt denn außer den 12.000 für die VIP-Reservierung noch irgendwas dazu? Nö, unsere 23,5% halt, aber ansonsten. Es wäre uns natürlich lieber, wenn das so läuft, weil wenn das auf dem freien Markt geben. Also ganz ehrlich, dann rennen die uns hier die Bude ein. Da wollen wir wieder rein? Ja, gibt es denn noch Fragen? Wann wäre die Wohnung bezugsfrei? Im Prinzip ab sofort. Ja. Und darf man fragen, warum Sie verkaufen? Das sind ganz klar persönliche Gründe, die ich nicht weiter... Okay. Aussehen will, aber ich habe hier wirklich also nochmal richtig viel Arbeit reingesteckt in den Monat. Es ist jetzt einfach so, wenn manchmal ist ja so, wenn was fertig ist, dann haut halt was anderes nicht hin. Hallo Claire. Hallo. Lässt sich ja gar nicht mehr blicken. Ich habe gehört, ihr verkauft und der Dirk, der lässt sich das alles erleiden. Nein, hast du das nicht gehört? Der Dirk ist doch weg, das ist vorbei. Ja. Ai. Na komm, erst mal schauen. Ja, okay. Mann, da hat sich ja ganz schön gebeutelt. Ja? Sag mal, aber dass du da alleine bleibst, kommt nicht in Frage. Oh. Nee, ich... Also ich habe für mich alleine ist das auch einfach zu groß. Ich kann da nicht bleiben. Also das ist für mich so... Das ist einfach vorbei. Und deswegen musst du verkaufen, ja klar. Das ist echt die... Ja. Du weißt, dass die da sind heute. Achim und Britta? Ach so, ja, genau. Wie ich erfahren habe, ist ja Achim hier vorhin gut gelaunt mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Ja. Ne? Also da habe ich überhaupt kein Mitleid mehr. Schau mal da drüben, da gegenüber. Da sind doch noch so Punkte, ja? Da hat der Knöterich gesessen, mhm, an der Fassade. Jedes Jahr musste ich mit allem die Fenster freischneiden. Das war das Aushängeschild des Viertels. Genau. Unser grüner Wasserfall. Was machen die beiden? Ja? Ja. Die haben da gleich Mittel reingegossen. Ja, und dann überall erzählen, dass Achim beim Ausräumen der Werkstatt die Kanister verwechselt hat. Also ich meine, das ist wirklich, ja, für wie blöd halten die uns? Das war Vorsatz und die wollten mich persönlich bestrafen mit einem Verlust. Ja. Die haben verbrannte Erde-Taktik betrieben. Als die wussten, dass sie raus müssen. Was heißt denn hier raus müssen? Es hat sie doch überhaupt niemand gezwungen. Die wollten da raus. Und dann haben die auf einmal versucht, Unsummen rauszuschlagen. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Die haben den Preis hochgetrieben. Nein. Aber die versuchen es jetzt so zu drehen, als wäre ich irgendwie diejenige, die hier einen Ausverkauf am ganzen Viertel betreibt. Das stimmt einfach nicht. Und warum soll ich denn weniger dafür verlangen, als ich bezahlt habe? Das ist doch absurd. Ich will das gar nicht hören. Ich will es überhaupt nicht hören. Ich meine, die haben uns verraten. Die haben die ganze Gemeinschaft gesprengt. Hier, fast. Wir sehen, wie braun der Achim ist. Der ist braun von der Weltreise, die er sich mit dem Geld finanziert hat, das er von uns für die Wohnung bekommen hat. So. Ja, ich habe die auch schon aus der Ferne braun leuchten sehen. Britta ja auch. Ne? Aber die trauen sich hier schon gar nicht mehr her. Haben sich bei Johanna verschanzt. Ne? Ja. In der Bar 6. Ja, Johanna. Das ist für mich eine persönliche Enttäuschung, wirklich. Also seit die weiß, dass ich verkaufe, zeigt die mir die kalte Schulter. Naja, die war nur so lange freundlich, wie du eine potenzielle Kundin für sie warst, ne? Na klar. Weißt du, ich wollte einfach nichts lieber als in diesem schönen Viertel wohnen. Mir hat es hier so gefallen. Und jetzt soll ich weg und ich muss in jeder Hinsicht draufzahlen. Johanna, du machst den besten Espresso in der ganzen Stadt. Ich mache euch mal zwei, ja? Ja. Alter, war denn der Mann von der Claire auch da, der Dirk? Johanna, hast du Dirk gesehen? Dirk? Ja. Den habe ich nicht gesehen, an so einem Tag, der ist gar nicht komisch, da. Absolut, danke. Ist doch merkwürdig, oder? Dass so. Der Ehemann dann nicht da ist. Von deinem Frau kaufst du das natürlich lieber. Das ist echt raffiniert, dass ja, der nicht super, da ist. Super, das ist jetzt wirklich raffiniert. Das muss man sich mal überlegen. Also wie heimtückisch die das geplant haben, dass die uns aus der Wohnung rausgeklagt haben. Ja. Die haben uns ja praktisch eine, wie kann man das sagen, so eine Art Verkaufsabsicht untergejubelt. Das, wie kann man das? Eingepresst, reingepresst? Aber die Wohnung ist natürlich auch so schön, weißt du, Britta, ja, dass ich auch sage. Das waren ja nicht vier Wände, die die gekauft haben, keine Quadratmeter. Das war ja ein Lebenswerk. Leben. Das war euer Paradies. Das war eine Lebensidee, die die gekauft ums Leben. Haben. Ja. Einbauten, Einbauschränke. Die ja, haben und euer nicht Paradies abgekauft. Aber ich könnte das immer noch entschuldigen, wenn ich sehen würde, es geht Ihnen um die Wohnung. Mhm. Aber verdammt nochmal, es geht Ihnen doch nur um Ihr Konto. Ja. 6 Monate ja, und die wohnen nicht einen Tag drin? Ja. Hallo? Ja. Ja, die haben da irgendwie 3 Tage übernachtet oder so und dann war es das. Weißt du, Ihren Ruhestand wollten Sie hier verbringen, ja? Was die das alles weiß erzählt ich noch, haben, ja? Wie Sie das gesagt haben, ja. Ihren Ruhestand. Ja. Was die mit uns gemacht haben hier und auch mit Johanna. Das kann das man ist schon sagen, das hat dich eine Weile traumatisiert, ne? Das muss ich zugeben. Aber das ist auch kurze Zeit wirklich verwirrt. Die haben mit dir gespielt, sagt er. Ein perfides Spiel war das, ja. Nein, du musst dich nicht schämen. Du musst es nicht. Ich meine, ich bin ja auch voll drauf reingefallen, genau wie du, Johanna, auf diese Freundinnennummer ja, von Claire. Ja, dieses Geheule und dieses Getue. Wenn die Frau heult, dann ist schon dann das Kleingedruckte lesen, ja. Naja, die heult dann einen Vertrag. Ja. Die heult Kleingedrucktes, Buchstaben, Zahlen. Wahnsinn. Und dann wundern sich die Leute, dass die Mieten explodieren und so. Weißt aber du, ich sag euch was, sowas macht hässlich. Ja, sowas macht hässlich. Ja. Ich sag es euch. Ja. Das ist wirklich auf den Osterinseln ganz anders. Was? Auf den Osterinseln. Da gibt es nicht die Versklavung an die Spekulanten, an den umbauten Raum und all das. Ja. Da ist man echt frei. Du siehst aber gut aus. Ja? Du hast richtig ja? Findest du? Ich habe mich davon gelöst. Ich bin raus da. Ich habe mich echt befreit von diesem Ganzen. Ich bin ganz locker. Also diese Krankheit, sich immer so von diesem Wohnraum, ja, was man so Eigenheim nennt, ja, sich davon so wie so ein wir waren so besessen. Dumm, ja. So? Wir waren so dumm. Ja, so dumm waren wir nicht. Die anderen, wir haben uns für dumm verkaufen lassen, ja. Verkaufen lassen. Von, Seltsam, oder? Wie das alles gelaufen ist. Was die alles versucht haben, um uns da rauszukriegen, um uns auch böse Absicht zu unterstellen. Da hieß es dann plötzlich, ich hätte Bleichmittel in den Knöterich gegossen. Weißt du noch, in was für einem Zustand du gewesen bist an dem Tag? Also ja, wir mussten da ja so vollkommen überrascht raus. Also wohin man Menschen treiben kann, nicht? Und dann verwechselt man eben auch mal den Kanister, ja? Mhm. Und so ist das Bleichmittel dann da möglicherweise drin gelandet. Ja, aber das war da völlig... Das ist auch, ich möchte mich gar nicht mehr dran erinnern. Naja. Das war schlimm. Ich habe diese Pflanze sehr geliebt, fast wie ein... Ja. Na, egal. Wir sind ja kinderlos. Ach, ihm lass das doch. Aber echt, was bedeutet denen der Knöterich, wenn die sowieso nie in der Wohnung wohnen wollten? Der Dirk hat uns ja sogar noch seine Anwaltfreunde auf dem Hals gehetzt. Was? Ja. Und parallel dazu haben die schön die Wohnung renoviert. Siehst du, aufgewertet, genau. Also ich habe ja gesehen, wie die Claire ungefähr 20 Müllsäcke aus der Wohnung getragen hat, mit dem Knöterich. Ja klar, sie wickelt es ab und er guckt sich schon die nächste Immobilie aus. Das ist jetzt genau 5 Monate her, da haben die Pflanze entsorgt. Ja, aber an sich nicht. Die Pflanze ist ein beweglicher Teil, aber trotzdem haben... Dirk, okay, kannst du mir jetzt mal helfen, hier das zu entfernen? Eine Sekunde, ja. Mann, ich versuche diesen Scheißknöterich hier rauszukriegen. Schade. Und da kann man nicht sagen, wie viel Schade ist ja gar nicht. Das kann doch, aber das kann doch nicht sein. Die können ja nicht unser Eigentum... Ja, nicht mehr. Ja, mir auch. Und danke Ihnen erstmal für die Einschätzung. Ja, danke schön. Ja, grüßen Sie auch. Tschüss. Hast du es jetzt? Schöne Grüße. Danke. Kannst du mir bitte helfen? Ich möchte gerne die Wurzeln rausmachen. Dass das hier nicht so vor sich hingammelt. Wir haben keine Handhabe. Nichts. Gar nichts. Wir können uns einfach das Eigentum zerstören. Das weiß ich doch. Weißt du, wie oft du mir das jetzt schon gesagt hast? Ist mir egal. Ich kämpfe gerade darum. Entschuldige bitte, Claire. Worum willst du kämpfen, wenn du jetzt schon 3-mal gehört hast, dass es nichts bringt? Schön, dass wir zusammen sind. Na, ich bin hier. Also? Ich bin hier. Stundenlang telefoniere ich. Es hilft nicht, dass du jetzt deine Anwaltfreunde anrufst. Dass du immer denkst, du kannst irgendwas mit Geld oder mit Telefonat lösen. Das ist nicht so. Der Baum ist tot. Und dann muss man jetzt irgendwie die Wurzeln rausmachen und gucken, dass man irgendwas Neues... Aber ich weiß auch nicht, was da Neues reinkommt. Vielleicht Erdbeeren. Sag mal, Claire, könntest du dir vorstellen, dass jeder auf seine Art reagiert? Ja, ich habe mir Anwälte, vorstellen. Die ich bezahle. Aber ich bin echt einfach so ein bisschen überrascht, was du alles für Seiten hier nach außen kehrst. Es ist nicht alles käuflich. Man muss sich auch manchmal muss man auch sagen, guck mal, diese Terrasse, ja, da werden wir hier ewig mit zu tun haben, dass sie schön wird und schön bleibt. Und diese Terrasse haben wir gekauft. Natürlich hat es was mit Geld zu tun. Lächerlich. Und jetzt stehst du rum, oder was? Was soll ich denn sonst machen? Ja, telefonieren tust du ja jetzt gerade nicht, dann mach doch wenigstens hier mit. Ja, verzeih, die Pflanze ist mir jetzt gerade echt scheißegal. Mir aber nicht. Weißt du, nur weil was nicht perfekt ist, heißt ja nicht, dass man das gar nicht mehr... Man kann ja auch was anfangen oder so. Wir können nichts machen. Doch, wir können einen neuen Knöterich pflanzen. Ja, der Mittelstrahl... Oh. Ja? Da können wir wie so einen Stecker rausziehen. Okay, das habe ich noch verstanden. Aber soll heißen, weil die Pflanze nicht auf der Liste des Notars stand, genau, haben wir keine Handhabe. Ja, ich melde mich bei Ihnen. Ja, schön. Was? Ich kann nichts machen. Die Pflanze hätte auf der Liste stehen müssen, da sie ein beweglicher Teil ist, egal wie man das sehen will. Wenn man nur die Zeit zurückdrehen könnte auf diesen verdammten Notartermin. Also wollen Sie nun verkaufen? Wir wollen nicht, wir müssen. So. Aber wir werden schreiben verkaufen. Schreiben Sie den Vertrag. Verzerrung der Tatsachen, ist egal. Wir müssen sich schon einig sein. Ja. Wenn Sie sich nicht einig sind... Wir sind uns einig, Ja, Dirk und Claire, die reißen sich jetzt zusammen und dann ziehen wir das hier durch. So, dann möchte ich jetzt gerne unterschreiben und fertig. Gut, also mir ist hier eine Liste von den Verkäufern überreicht worden. Ich gehe davon aus, die Käufer haben die über mitverkaufte bewegliche Gegenstände. Moment. Was für eine Liste? Ja, ich gebe sie Ihnen hier. Die Gegenstände auf dieser Liste werden Vertragsgegenstand, wenn wir sie aufnehmen in die Urkunde und sie sich darüber einig sind, dass sie aufgenommen werden soll. Ich würde dann anfangen, die Gegenstände, die hier aufgezeichnet sind, zu verlesen. Also mitverkauft sind folgende beweglichen Gegenstände. Das wäre eine Sitzbank-Schuhschrank-Kombination im Eingangsbereich für 4.000 Euro. Aus Vogelkirsche. Das ist wirklich günstig. Entschuldigung, die Sitzbank soll 4.000 Euro. Also extra eine Sitzbank-Schuhschrank-Kombination. Ich habe doch gerade gesagt, aus Vogelkirsche. Natürlich. So ein super Preis. Eine Sekunde. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist jetzt das, was ihr das zusätzlich haben wollt, zum Kaufpreis. Ja, das müssen wir euch jetzt abkaufen, also, eure eingebauten. Das müsst ihr uns nicht abkaufen. Das sind bewegliche Gegenstände. Aber die gehören doch zur Wohnung. Ich verstehe jetzt nicht genau den. Die gehören nicht zur Wohnung. Wir haben uns eine Wohnung angeguckt, die alleine durch das Mobiliar einen wahnsinnigen Mehrwert hat. Von daher erstaunt es mich jetzt. Wir haben immer über die gesamte Wohnung gesprochen, wenn ihr es nicht wollt. Ich kann die gerne rausreißen, die Möbel. Das ist gar kein Problem. Die können rausgeschafft werden aus der Wohnung. Die sind Verhandlungsmasse. Vielleicht nur nicht aber mehr viel Spaß von der Wohnung. Wir haben nie über diese Möbel in irgendeiner Weise gestritten oder eine Verhandlungsmasse gemacht, weil es völlig klar ist, sie sind fest in dieser Wohnung drin. Nee, es ist nicht ganz klar. Du kannst deine Wohnung eigentlich davon ausgehen, dass deine Wohnung oder die Möbel noch drin sind. Wir haben immer einen Festpreis für die Wohnung. Dann können wir das jetzt hier beenden, oder was? Es gilt das, was bei Notar vereinbart wird an Preis. Offensichtlich haben sie sich vorher noch nicht über alles verständigt. Wenn über diese Gegenstände jetzt noch eine Einigung herbeigeführt werden... Wollt ihr es euch jetzt anhören oder sollen wir es beenden? Ja, ich möchte so, es gerne. Zwei, eine Garderobe für 6.000 Euro. Mit Spiegel, mit integrierten Kristallschrank. Ein Waschbecken, Unterschrank, Spiegelschrank und Hängeschrank im Badezimmer für 9.000 Euro. Das ist ein feststehender Spiegelschrank, den man gar nicht ausbauen kann, ohne ihn total zu beschädigen. Streicht ihn von eurer Liste und ich baue ihn aus, das ist kein Problem. Gut, also streichen wir, ja, richtig? Nein, nicht auf dem Niveau. Weiter. Okay, das ist ein Witz. Das ist doch klar, worauf hinaus. Ihr wollt alles geschenkt haben, oder was? Das ist ja unfassbar. Wir haben einen fairen Preis gemacht und jetzt fängt er an, jede Holzdiele mit einzunehmen. Hört euch doch mal die Liste jetzt an, dann entscheidet, ob ihr die Möbel... Sind gerade dabei? Und wenn ich höre, 9.000 Euro für einen Spiegelschrank im Badezimmer... Es geht nicht nur um einen Spiegelschrank, es geht auch um eine Waschbecken-Unterschrank-Konstruktion aus fränkischem Nussbaum. Gut, ja, weiter. Grundsätzlich sind Einbaumöbel 50 Jahre gelagert, fränkisches Nussbaum. Kann ich vielleicht zur Klarstellung noch mal sagen, dass Einbaumöbel auch bewegliche Gegenstände sein können, wenn sie entfernt werden und anderswo wieder aufgestellt werden können. Und dann ist das ein beweglicher Gegenstand, der extra vergütet werden kann, wenn man sich auf einen Preis einigt. Dann gibt es ein Regal für 10.000 Euro. Nee. Das ist absurd. Welches Regal, bitteschön, für 10.000 Euro? Das Raumteilerregal, was bis an die Decke geht. Das ist ein trennendes Element, ein Wandelement, wo Bücher reingestellt werden können. Wenn man das rausreißt, ist die Wohnung nicht mehr die gleiche. Also soll das Regal jetzt unabhängig von rechtlichen Einordnungen für 10.000 Euro verkauft werden oder nicht? Nein, wir kaufen es nicht. 10.000 ist absolut unsäglich. Das ist auch sowieso keine Preistreiberei. Nee, das ist überhaupt keine Preistreiberei. Du kennst mich gar nicht aus. Dieses Regal ist komplett ohne Leim zusammengebaut. Mit Spucke, ja, Achim, oder was? Nee, nicht mit Spucke. Da hast du gar keine Ahnung davon. Das kann man nämlich ganz einfach machen. Aber das erfordert Zeit, es erfordert Aufwand und eigentlich ist es viel mehr wert. 12.000. Schreiben Sie 12.000. Nee, das ist absurd. Das ist ja lächerlich. Wir haben gerade gesagt, das willst du 10.000 nicht kaufen und jetzt kommt 12.000. Ja, 13.000. Na, Herr Niethammer, wir sind doch eigentlich auf dem Basar. So kommen wir nicht weiter. Sie müssen sich einig werden, auch wenn es hier um einzelne Gegenstände geht. Noch ist die Liste nicht fertig. Ich kann sie immer noch modifizieren. Das sind Freundschaftspreise, die ich da reingeschrieben habe. Bitte? Achim, wir haben schon bei 10.000. 14.000 Euro. So. Ja. Nee, okay. Wir sind bei diesem Regal bei 14.000 nicht hier auf dem Niveau. Herr Niethammer, wir bezahlen 14.000. Für die Trennwand. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht, Dirk. Tut mir leid. Das geht einfach nicht. Ja, wie viel denn sonst? Es geht nicht. Wir können nicht mal. Ich weiß nicht, wie viel. Werdet ihr euch einig? Ansonsten mache ich es noch teurer. Das ist kein Problem. Nur lass das. Ich merke es ja. Aber lass das. Okay, dann fahren wir nicht. Dann tue ich den dicken Max so machen. So, besteht jetzt die Einigkeit für das Regal? Für 10. Ja, 14.000. Wir können nicht. Lass uns mal über die. Das sind 14.000 Euro, ist mein letztes Wort und Ende. Thank you. weitermachen, wenn eine Partei nicht anwesend ist. Du musst erstmal wieder heulen. Naja, jetzt. Bitte. Emotionale Erpressung. Ja. Kommen die Pfarrerin zurück oder? Ja, ich denke schon. Claire? Claire? Das ist wirklich so niederträchtig. Ach, das ging mir jetzt wirklich ein bisschen weit. So alles kalkuliert, entschuldigen bitte. Die haben das Geld in der Hinterhand. Die haben doch immer was in der Hinterhand. Trotzdem, Achim, das ist zu wenig verlangt. Wir können uns nicht auf dieses Niveau runterlassen. Das geht nicht. Es ist unangenehm. So, die Küche, nein, die setze ich jetzt auch hoch. Bist auf 40.000 von 30.000. Lass es. Lass es. Achim, ich das locker lassen. Ich mach das nicht mit. Entschuldigung, Herr Nieder. Ich halte das nicht mehr aus. Lass mich in Frieden. So, ich schreibe jetzt eine Summe auf hier. Das ist die Summe. Und damit. Die 14.000 für den Raumteiler leihen. Du bist doch wirklich. So, das ist der Preis. Damit müssen Sie leben. Ich finde, das ist ein gutes Entgegenkommen. Ich will das nicht mehr. Das ist doch alles. Das kann ich, ich weiß es doch. Rein, das ist wieder getrocknet. Ja, ich weiß. Ich habe es gehört. Ja, gut, das so, ist gehört. So, kann es nun bei den Preisen bleiben? Ich gebe Ihnen hier mal ein Papier rüber. Ach, jetzt gibt es eine neue Summe, oder wie? Das ist die Gesamtsumme für alle Gegenstände. Die Endsumme, weil Britta so gutmütig ist. Eigentlich ist es doppelt so viel wert. Wir wollen uns nicht auf das Niveau runterlassen. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir auf keinen Fall. Gut, was machen wir? Die letzte Frage, die ich dazu stellen möchte, ist das wirklich der Preis für alles, was in der Wohnung jetzt so drin ist, worüber wir gesprochen haben? Ist das so? Das wäre dann der Preis, der vereinbart ist und der so verbrieft wird, ja. Wir sind sich also einig. Mhm. Ja, wenn das so heißt. Gut. Zufrieden? Das war einfach so eklig gerade. Ja, menschlich enttäuscht. Ist ja nicht so, wir haben sie ja nicht gezwungen, Herrgott, nochmal. Jetzt lass sie doch nicht sowas von den einen. Ja, langsam glaube ich es wirklich selber. Die wollten die Wohnung nicht behalten, sonst müssten sie sie ja nicht verkaufen. Lass uns doch keine Schuldgefühle von ihm machen. Am Ende des Tages hat Achim gespürt, dass wir diese Wohnung mehr wollen, als er sie will. Also haben wir auch moralisch das Recht, da jetzt zu wohnen. Ja. Er hat sie verkauft. Ja. Und niemand hat ihn gezwungen. Ja, das stimmt. Und er hat seine Möbel verkauft. Naja. Dann freu dich doch jetzt. Ja, jetzt komme ich auch langsam mal an hier. Wir haben ja die Wohnung. Strom. Ja. Und die Terrasse. Ja. Oh, und mit dem Knöterich und so. Und die Möbel, das stimmt, wir haben ja alles. Wann ist der Notartermin? 3 Wochen. Aha. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben keine Aussicht auf Prozessgewinn. Die lassen die Klage nur fallen, wenn wir zum Notar kommen. Ja, aber ich lasse mir es nicht gefallen. Ich werde denen das hier nicht überlassen, auf gar keinen Fall. Was ist denn mit dem Plan, an jemand anderes zu verkaufen? Ich habe mich erkundigt. Das ist einfach... Ich gebe es ungern zu, aber es ist einfach ein verdammt guter Preis, den die zahlen wollen. Wir werden das von niemand anderem kriegen. Ich sage es dir, warum? Wie es ist. Warte doch mal, Achim. Warum nicht sich reinigen von dem ganzen Mist, ja? Komplett reinen Tisch machen, die Wohnung an jemanden verkaufen, dem wir es wirklich gönnen. Also egal zu welchem Preis, egal welcher Verlust. Dreh dich doch mal um. Was? Dreh dich doch mal um. Nee, dreh dich mal um. Guck doch mal. Wenn ich jetzt nicht so schlechte Laune hätte, würde ich ja glatt, wie ich hier sitze, rüber ins Wasser springen und rüberschwimmen. Kannst ja noch mal versuchen, zum auf den Drei-Käse hochzuklettern. Ja. Weißt noch? Ja, klar. Weißt du noch, wie du da hoch bist? Naja, ganz hoch. Immer wieder rauf, runter geklatscht, ja, rauf, wieder. Wo ich dann immer gesagt habe, ey, ihr seid doch die drei Musketiere, nehmt mich doch auf, ich bin D'Artagnan. Weißt du noch? Ich bin hoch, ich wollte hochklettern, weil ich gesagt habe, ich muss hoch zu seinem Ohr, dann hört er mich auch. Ja. Dann wolltest du es absägen, das Ganze. Mhm. Ja, das war eine Aktion, das wäre echt eine geile Aktion gewesen, wenn man das geschafft hätte da. Andererseits aber das ganze Alu im Wasser, da habe ich dann auch Skrupel gehabt. Du hast doch gar nicht dran gedacht, komm. Nee, habe ich nicht. Naja. War schon nicht alles schlecht. Deswegen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, die Wohnung jetzt so günstig zu verkaufen, das ist ja auch irgendwie ungerecht mir gegenüber. Wem gegenüber? Naja, mir, weil ich betrüge mich doch quasi damit selber um das, was sie wert ist. Ich habe doch hier was reingesteckt. Ich habe hier meine Arbeitsleistung reingesteckt. Ich habe mich da quasi für aufgeopfert. Du hast dich geopfert? Was hast du geopfert? Meine Zeit, meine Jobs zum Beispiel, welche die Jobs? Ich hätte machen welche können. Jobs? Ja, das meine ich ja, eben. Es hat nicht funktioniert, aber na, was ich hier zu Hause gemacht habe, sind ja auch Jobs im Prinzip. Ist ja Arbeit auch gewesen. Während du rausgegangen bist zum Arbeiten, habe ich zu Hause eben gearbeitet. Also, ja, in deinem Tempo. So. Und ich finde, man muss auch wirklich, man muss den Gedanken auch zulassen, ja. Auch denken dürfen, dass man da vielleicht Werte geschaffen hat und mit diesen Werten möchte man auch arbeiten oder davon dann auch was haben. Und nicht einfach, ich kann es nicht verschenken, ich kann es nicht. Hm. Weißt du was, vielleicht soll das so sein. Ich meine, wir wollten auch weg, muss man mal sagen. Hm. Und vielleicht ist das so, dass wir uns zwingen lassen müssen, aufzubrechen. Ja, ich glaube, du hast recht. Was machen wir? Aber weißt du, aber dann unter einer Bedingung, dass die einen guten Aufpreis zahlen für meine Möbel. Also das muss dann sein. Also auch den ideellen Wert mitbezahlen, nicht nur das Material oder die Arbeitsleistung. Wie wäre es denn, wenn wir einen Teil von dem ganzen Geld spenden? Spenden oder was? Ja. Dann kann man konsequent sagen, wir nehmen das Geld, ja. Und zwar das ganze Paket. Ja. Und so richtig. Das. Absolut, finde ich absolut richtig. Ein gutes Projekt, Afrika oder so. Finde ich gut. Finde ich richtig, Afrika finde ich richtig oder gut. Oder Umwelt, Umwelt geht auch. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Egal, das kannst du dir auch aussuchen. Das finde ich sehr gut, weißt du das? Weil damit zeigt man den echt nochmal, hält man den echt so einen Spiegel auch nochmal vor und sagt ihm, ey Leute. Aber da würde ich mich irgendwie besser fühlen, wenn wir das mit diesem Spenden. Ja, ich mich auch. Es muss natürlich halt, es muss was bleiben für die Weltreise auf jeden Fall. Und dann will man wohnen. Wenn man wieder hier ist natürlich, klar, es muss drin sein. Aber das ist trotzdem. Ach, das ist gut, fühlt sich echt gut an. Hm, ja, Leben, aber Leben musst du natürlich auch, das muss klar sein. Also man darf jetzt nicht irgendwie so in dem jugendlichen Überschwang, oh ja, wir spenden alles und dann sehen wir mal weiter. Nee, ich rede ja von einem Teil. Hm, ja, klar, also einen kleinen Teil. Man kann ja gucken, was das für eine Spende ist. Also, Du darfst aber trotzdem nicht immer nur auf einer Stelle, ne? Ist so süß, dass du den Schlauch jetzt gekauft hast noch. Kurz vorm Schluss. Ist so aufmerksam von dir. Na, ich dachte, wenn, dann müssen wir auch hier aufrecht abtreten. Das kannst du ja mit einer Gießkanne nicht. Oh. Was? Oh, scheiße. Was muss kacken. Was hast du denn? Oh Gott, ich muss aufs Klo. Heim, ist alles gut da drin? Ja, ja. Sag ein Tohun. Jetzt sag doch mal was. Achim! Was? Das tut so weh. Soll ich reinkommen? Nein! Oh. Oh. Soll ich einen Arzt holen? Scheiße, das ist schon der Schlüssel. Achim! Ist er raus? Oh Gott, ey, du machst mich wahnsinnig. Wie kannst du auch dieses alte Vorhängeschloss, wie kannst du dich anketten und dann den Schlüssel runterschlucken? Das ist eine Protestaktion. Es ist eine Protestaktion. Achim. Das ist unser Haus. Schmeißt Claire und Dirk aus unserem Viertel raus. Achim, komm, es ist jetzt gut. Guck mal, wie sie alle vorbeigehen. Ihmchen hier mit dem Kopfhörer. Das kennst ja, du doch schön, schon. Schön, sich abisolieren. Das kennst du doch. Los, keine Haltung beziehen. Ja. Ich will, dass die jetzt Medien Lutz, kommen, dass die Polizei. Ich hab jetzt Lutz gerufen, der kommt gleich noch. Zu denn? Ja, der flext sich ab, das hat lächerlich. Ich will aber nicht abgeflext werden. Ich will in die Zeitung. Ich will, dass es öffentlich gemacht wird. Es ist ja öffentlich genug jetzt. Das ist seit 2 Stunden öffentlich und kein Schwein interessiert. Da, entschuldige, aber. Du ein bisschen Krach hier, ja? Was? Soll ich dich jetzt losflexen? Lutz, ich kämpfe auch für deine Rechte. Ja, ich weiß. Soll ich dich jetzt losflexen, ja, oder? Bitte. Hat den Schlüssel wirklich verschluckt. Verschluckt. Ich hab Schlüssel verschluckt. Natürlich, so haben wir das früher in 10ern immer gemacht. Hast du alles vergessen? So haben wir uns auf die Brache erkämpft. Ich hab die nicht vergessen. Ach, guck doch mal. Dirk und Claire. Schön auf Beobachtungsposten. Dirk und Claire heißen sie. Sie werden hier jeden Tag. Jeden Tag werden sie euer wandelndes schlechtes Gewissen sein. Was ruft ihr? Ihr seid das wandelnde schlechte Gewissen. Das ist Beleidigung. Redet über uns. Das geht persönlich gegen uns. Guck mal, der schiebt diesen schwarzen Peter rüber. Das gibt's doch gar nicht. Das. Die beschmutzen unseren Ruf hier im ganzen Viertel. Das bleibt für immer an uns kleben. Das ist Verarmung. Uns ein Auto raus. Uns ein Auto raus. Ja, Bonzenauto. Das ist ein ganz tolles Auto, was lange hält und was wenig verbraucht. Davon könnt ihr nur träumen, ihr Ökos. Es ist ein Bonzenauto, was ihr da habt. Und das, und das ist unser Viertel. Raus hier, ihr Spekulanten, Gentrifizierungsschweine, ihr Massakrierer der Zukunft. Und jetzt natürlich Spekulanten. Alles sind Spekulanten, vielen Dank, alles sind Gentrifizierer. Ja, alle, die irgendwo mal sagen, wir müssten unseren Wohnort ändern und wohin ziehen, wo es schön ist, uns vielleicht ein bisschen schöner machen. Das sind alles Gentrifizierer. Dann sind es ja alle. Das sind die genauso. Das waren die vor 20 Jahren auch, als sie sich die Brache geschnappt haben. Wäre so schrecklich. Ich bin durchaus deiner Meinung. Das heißt ja, dass überhaupt keiner jemals irgendwann umziehen darf. Ja, weil alles so bleiben soll, wie es ist. Das ist das Konservativste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Nee, ich will nicht abgeflext werden. Ja, willst du, dass die Polizei kommt oder die Feuerwehr? Das wird richtig teuer, ja? Was kostet denn das? Jetzt pass auf, dass der Arm nicht dazwischen kommt. Pass auf, aber nee, mich halt den Arm ein bisschen weg. Halt den Arm ein bisschen weg. Ich muss aber aufpassen. Pass auf, dass du mich nicht triffst. Nicht ja? So nah da ran, da. Lass ihn doch, der macht sich noch völlig nervös, ja, Britta. Bitte, aber pass du bitte auf. So, jetzt ja. Ruhig. Pass auf. So. Und pass auf mit dem Funkenflug. Echt scheiße. Jetzt macht er nicht. Oh, scheiße, okay, ich glaube, er macht den los. Ja, der kommt gleich rüber. Ganz, bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Das will er jetzt auch noch haben, dass wir flüchten. Ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Wir fahren souverän weg. Oh Gott. Sag mal, sind die das? Komm, lass uns umdrehen. Vor unserer Wohnung? Hey, komm, wir gehen zu Lutz rein. Komm, mach dich doch mal kleiner. Mach dich doch mal kleiner. Ich kann doch in meinem Viertel rumgehen, wie ich möchte. Hey, Lutz, grüß dich. Bleib doch mal. Was machen sie jetzt? Was machen sie jetzt? Was ist denn los? Da, die zwei Irren sind wieder da. Da, Claire und Dirk. Wen haben die denn dabei? Sag mal. Was ist denn das für ein Typ? Sag mal, der wedelt doch damit irgendwas. Was ist denn für Notizen? Das ist unsere... Das ist die Serviette. Nein. Guck mal, der hat die richtig aus der Plastiktüte und jetzt steckt er sie wieder rein in die Plastiktüte. Weißt du, was das ist? Was war? Das ist eine Beweisaufnahme. Der Typ ist ein Anwalt und die beiden... Die wollen uns aus der Wohnung rausklauen. Erzähl doch mal, was ist denn jetzt genau los? Und die wollen uns zwingen zu verkaufen. Die haben uns reingelegt. Die haben uns einen Vorschlag gemacht, wie viel sie zahlen würden. Haben das auf eine Serviette gekritzelt. Haben einen Vertrag drüber geschrieben. Ja, aber ich und jetzt sind wir vorvertraglich dran gebunden. Für was hat Kröper er gesagt? In Kontrahenden. Ja. Kritzeln da was auf eine Serviette, kommen die dann lateinisch. Ja? Ach, damit kommen die doch nicht durch. Natürlich jetzt kommen doch die mal durch. Auf. Solche Leute kommen mit allem durch. Auf einer Serviette, ich meine... Kippst du ein Bier drüber, dann ist, verstehst du? Dann musst du an die Serviette rankommen, ey. Wir haben jetzt schon. Und das, jetzt sind die ins Hotel gezogen, um uns unter Druck zu setzen. Du. Und stellen uns das in Rechnung, verstehst du? Die erpressen uns, ganz simpel. Das ist einfach nur, dass sie sagen, alle Unkosten, die sie hatten, dadurch, dass sie dachten, dass wir die Wohnung ihnen verkaufen wollten, dass wir die bezahlen sollen. Die ganzen Umzugskosten, ja, alles Mögliche schreiben die sich auf. Jeden kleinsten Scheiß, jeden Kaffee irgendwie, den sie nicht mehr zu Hause trinken, alles. Habt ihr denn das Geld nicht? Natürlich haben wir das Geld nicht. Wir haben nur die Wohnung. Und das haben wir denen auch noch gesagt. Wir haben denen gesagt, wir haben nur die Wohnung, nichts sonst. Könnt ihr nicht eine Hypothek aufnehmen auf die Wohnung und euch das Geld leihen? Das wäre noch das Schönste dann. Das wäre ja praktisch ihnen recht zu geben, ja. Ja, weil die mich erpressen, zahle ich doch jetzt nicht noch. Also, so weit kommt's noch. Ein bisschen Würde will man ja auch noch haben, ja. Was ist aber warum habt ihr euch denn überhaupt darauf eingelassen? Ich weiß es nicht. Was? Da sind sie wieder. Was? Da sind sie. Na, jetzt gehen sie zu Johanna. Ah, ja. Johanna ist so eine Verräterin, ja. Die macht alles, was die der sagt, die Claire. Die hat die gebrainwashed, ich sag's dir. Nutz, pass bloß auf. Johanna haben sie schon. Ach. Guck mal, jetzt setzen sie an den Tisch, natürlich an den Eck. Natürlich an den, das gibt's ja gar nicht. Du, die stellen die Situation nach. Wo? Die Stelle, guck mal, der sitzt genau da und da sitzt... Wollt ihr eine Schorle haben? Nee, danke. Ah ja, klar, jetzt kommt die Serviette. Ja, guck mal, ja, also I. Guck mal. Jetzt gehen die das ganze Gespräch durch, so wie sie es sich ausgedacht haben. Die ist konstruiert. Das ist eine Konstruktion. Das ist eine imperialistische, eine feindliche über eine Konstruktion ist das. Das ist... Was? Was ist das? Die sind krank. Ich sage einfach, die sind krank. Was? Das ist auch eine Provokation. Ja, Provokation ist das auch. Eine Probe. Wir könnten mal zurückprovozieren. Vor allem landen wir auf der Straße. Wir landen auf keiner Straße. Wie sollen das weitergehen? Was sollen wir machen? Bitte mal aufspannen, Füße schmaler machen, geradeaus gucken und mitmachen. Hände falten, aufrotieren und wieder hoch zur Decke bringen. In der Vorstellung, wenn da irgendwas unklar ist, dann bin ich für ein anderes, neues Gespräch bereit. Britta, hau ab. Aber ich kann hier genauso Gymnastik machen wie du auch. Ich habe da eben 10 Euro am Eingang bezahlt. Ah, 10 Euro. Ich kriege für 10 Euro viel Gymnastik. Wie viel Gymnastik denn? Ist es denn auch wirklich Gymnastik oder ist es was anderes? Oder ist es ein Vertrag über Gymnastik? Sag mal. Das ist meine Gymnastikmatte. Die will ich haben, weil ich habe da 10 Euro bezahlt. Lass uns doch auf die Geh doch woanders hin. Geh doch in eine andere Wohnung. Ich habe Notarkosten am Hals. Ja, es geht schon wieder los. Entschuldigung, ja. Ich muss euch sonst auseinanderlegen. Ja, ja. Okay? Von mir aus kannst du ihn woanders hin tun, ja. Kannst du ihn raustun. Okay, wir versuchen das noch einmal konzentriert, okay? Ja. Jetzt beide sitzt von Höcker zueinander. Krone und Hochte der Decke verlängern. Ich finde auch, du solltest aus meinem Gymnastikkurs rausgehen. Du bist ein wandelndes Possessivpronomen und wirfst den anderen Besitz vor. Das ist der Witz des Tages. Dankeschön. Und jetzt lasse ich euch in einen schönen, geruhsamen Abend. Danke. Tja. Danke. Davon kann man leider nur träumen. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Tschüss, Elisabeth. Bis nächste Woche. Erinner dich doch jetzt wirklich mal. Erinner dich. Der Ecktisch, ich sitze neben Claire, du sitzt neben Achim. Ecktisch, ja, jetzt, da merkt man schon mal, wie du überhaupt die Tatsachen verdrehst. Wir saßen ja gar nicht am Ecktisch, wir saßen nämlich am Fenstertisch. Das hier ist dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Ja. Du saßt am Fenstertisch. Und das weiß ich zufälligerweise, entschuldige, darf ich auch mal was sagen? Zufälligerweise weiß ich das ganz genau, weil nämlich Greg hat an die Fensterscheibe geklopft. Ich habe ihm zugewunken, zweimal, hallo, hallo, ich komme gleich. Britta, weil meine Liebe, ich war ja, nämlich danach genau, mit ihm verabredet. Ich weiß zufällig, Ablauf der Dinge wie sehr ich genau. Nämlich diese Serviette beschrieben habe, nämlich mit einem Kugelschreiber. Und da ich gar keinen Kugelschreiber hatte, hatte ich Claire gebeten, von Johanna auf dem Tresen gar den Kugelschreiber zu nehmen. Ich deswegen saßen wir auch am Tresen. Deswegen war es der Ecktisch. Sag mal bitte, hast du einen Kugelschreiber? Dann hast du gesagt, ich habe ja immer einen Kugelschreiber dabei. Jetzt willst du mir erklären, wo ich meine Kugelschreiber habe? Ja, entschuldige mal, du weißt ja nichts über dein eigenes Leben. Entschuldige mal bitte, ich kann ja wohl besser Bescheid wissen, wo meine Kugelschreiber sind, als du. Britta, können wir uns darauf einigen? Ich habe eine Serviette zur Hand genommen, weil der Zettel, den ich zu Hause geschrieben hatte, leider von meiner lieben Frau vergessen worden war. Daraufhin habe ich ein Wort darauf geschrieben. Ja, dieses Wort heißt Vertrag, richtig? Soweit? Konform? Ja, so. Ja. Vertrag. Und darunter stand eine Summe. Ja. Diesen Zettel habe ich euch ausgehändigt und daraufhin habt ihr gesagt, okay, alles klar, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, Punkt. Wir werden darüber nachdenken, Punkt. Das ist ja Wahnsinn, Punkt. Können wir uns einfach nur darauf einigen? Wir waren in einem gemeinsamen Raum. Ich habe mit einem Kugelschreiber, der nicht der meinige ist, einen Vorvertrag aufgesetzt mit euch. Und der ist, meine Liebe, leider juristisch bindend. Und ich will keinen Prozess mit euch. Aber wenn es keine Möglichkeit gibt, das sachlich und ohne Emotionen aus dem Weg zu räumen, dann werden wir uns vor Gericht treffen. So. Das zeigt dein wahres Gesicht, kann ich da nur sagen. Du gehörst überhaupt nicht hierher. Naja, aber weißt du, ich meine, ihr habt euch Hoffnungen gemacht, aber es tut mir jetzt echt leid, haben dass ich so Ja, wir haben uns auch Hoffnungen gemacht. Das war ein Missverständnis. Achim, hallo. Naja, Nico. Klar, weil die Wohnung ja auch toll ist. Ist doch klar, verstehe ich doch. Oh. Grüß dich, Johanna. Johanna, hier brennt es gerade echt. Ich, also, wir beide einen Kaffee? Sechser, bitte. Und du? Ich auch. Hm. Jetzt übertreib nicht, komm. Es ist einfach nur... Wir haben es aufgeschrieben. Ja, ihr habt wir haben nicht alleine geträumt, sondern ihr habt mitgeträumt. Ihr habt euch das zusammen mit uns ausgedacht. Und zwar nicht nur hier, sondern auch noch auf der Terrasse in eurer Wohnung. Wir haben so oft darüber geredet, dass du denn ihr jetzt, weg wollt. Aber ja, natürlich haben wir darüber geredet. Wir sind sogar so weit gegangen, dass ihr uns eine Summe genannt habt, mit der wir uns mal vorstellen sollen, eben wegzugehen. Irgendwie alles aufzugehen. So, das haben wir uns vorgestellt. Danke, Johanna. Das haben wir uns vorgestellt, ja? So. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, also Britta vor allem, bei mir war so halbe, dass wir es nicht machen. Jetzt hier gerade auf sich, das geht echt überhaupt nicht. Wir haben jetzt unsere Wohnung gekündigt. Wir stehen auf der Straße, wenn ihr das nicht macht. Nee, entschuldige bitte. Im Ernst? Gesagt, dass wir haben jetzt eine Übergangslösung bis November. Das ist für uns so, wie es da aber steht. Aber wir haben doch niemals gesagt zu euch, bitte beauftragt da einen Notar oder was mit dem Vorvertrag. Gesagt, wir haben einen Notar und da kam auch kein Einspruch. Naja, nur weil kein Einspruch kommt, heißt es ja nicht, dass wir dafür sind. Aber fest steht, ihr werdet von uns diese Wohnung nicht kaufen können. Claire, finde ich doch damit ab. Es wird doch jetzt nichts an dem Fakt ändern. Das kannst du einfach nicht mit uns machen. Wir haben uns darauf verlassen. Entschuldige, dass ich hier so laut werde. Wir haben als Freunde das zusammen beschlossen. Und unsere Existenz hängt jetzt von eurer Entscheidung ab. Das musst du dir mal bewusst machen. Und wenn du damit leben kannst, Achim, dann leb damit. Ich lasse mir jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Wirklich nicht, Claire. Ich habe dich wirklich... Nee, ich lasse mir jetzt... Nee, ich kann jetzt wirklich nicht... Ich lasse mir kein schlechtes Gewissen... Das ist so unangenehm, wie die privat ist. Das ist nachher sitze, gerade du, der das alles aufgebaut hat, der eigentlich einer von den Ehrlichen ist, von den Guten, der sich um Besitz und sowas alles nicht schert, so eine Nummer abzuziehen, das finde ich unter aller Sau. Was soll das heißen? Und weil ich einer von den Ersten hier war, muss ich es jetzt verkaufen oder was? Bin ich jetzt in der Pflicht zu verkaufen? Ich will aber nicht verkaufen. Eben, deswegen bin ich ein Guter, weil ich nicht verkaufen will. Ich habe gar nichts gemacht. Die haben geglaubt, wir würden denen die Wohnung verkaufen. So sieht's aus. Kommen hierher und denken, sie können ja alles aufkaufen. Sie sitzen jetzt auf der Straße. Sie hat Angst um ihre Existenz. Ach, das ist doch Quatsch. Die haben ja genug Geld. Entschuldige bitte. Weißt du, was die uns geboten haben? Hm? Das sag ich dir aber nicht. Da wird sie sich aber umgucken. Ja, und warum macht das denn nicht? Ja, aber wozu? Die Wohnung ist super. Die ist 1A. Wozu sollen wir verkaufen? Nicht für alles... Naja, für fast alles Geld. Jetzt hat er denen das Stück Schokolade in den Mund geschoben, jetzt dürfen sie nicht. Die haben sich selber im Mund genommen. Jetzt stehe ich hier zwischen allen Fronten, das ist mir auch zu blöd. Feindliche Übernahme ist das. Nee, lass mal. Meinst du, die kommt zurück? Kann ich den Kaffee trinken? Das tut mir jetzt leid, hier mit dem Kaffee. Schreib sie mir trotzdem an. Du bist einer. Ein Schlitzohr. Ah. Also, auf euer Wohl. Warte mal. Hey. Ah, jetzt haben wir es, ja. Schön, dass es klappt. Ja. Ist das deine? Ja, das ist meine. Okay. Um auf die offenen Fragen einzugehen. So. Nein, Britta und ich hatten ja schon miteinander gesprochen. Und jetzt freut es mich total, dass wir hier sitzen. Wir haben uns was überlegt. Sag mal, hast du den Zettel? Oh, warte mal. Wir sind sehr gut vorbereitet. Nein, Spaß. Einen kleinen Zettel, aber... Nee, den habe ich nicht mit. Ja. Was denn? Wir sind ein bisschen hektisch aufgebrochen. Okay. Jetzt habe ich die vergessen. Papier oder was? Johanna, hast du Papier? Eine Serviette. Eine Serviette? Ich nehme die Serviette. Ja, das ist völlig okay. Das ist doch hier. Ein Stift. So, ich schreibe jetzt einfach mal. Dann könnte ich literweise trinken. Ja, Vertrag hier oben drauf. Hm? So. Und ich schreibe eine Summe dahin, die wir uns überlegt haben. Die wir möglich gemacht haben, so. Genau, und also sagen wir, es ist das, was für uns wirklich geht und was wir auch gerne machen, aber ja komm, also, ne? Lass drüber wachsen. Was sagt ihr? Da sag ich mal, das ist doch echt interessant. Das kann man ja wirklich dann auch, also da muss man wirklich mal doch mal Sprüche sein lassen und mal wirklich nachdenken. Ja, mhm. Irgendwo, weißt du, du hast es so toll mit den ganzen Holzarbeiten, ihr habt es so schön... Da fehlt eine Null, ne? Spaß. Sag mal, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir haben einfach alles mobilisiert, was möglich war. Also, das wäre echt drin, das wäre echt drin. Das wäre drin, ja. Dem vorgezogenen Erbe sozusagen meiner Mutter. Also es ist wirklich alle Ressourcen. Genau, wir haben uns gestreckt. Aber gerne. So. Genau, also. Aber gerne gestreckt, weil wir halt auch gesagt haben, wir finden euch nett, wir finden alles so, gut. Es ist so rund, dass es keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie zu feilschen oder... Das definiert ja das Wort Freundschaftspreis nochmal völlig neu. Normalerweise sagt man das ja immer, hier kriegst du für 2 Euro Freundschaftspreis. Und das ist ja jetzt so... Ich meine, ich kenne jemanden, einen sehr guten Notar, den würde ich vorschlagen, in Gottes Namen. Also da bin ich auch sowas von, also locker. Hi, Greg, ja. Ja, ich komme. Später. Naja, hier waren wir stehen geblieben. Genau, dass wir halt ohne Druck irgendwie, wenn ihr sagen könntet, November oder so, ist für uns eine Möglichkeit, dann freut uns das natürlich auf der anderen Seite enorm, weil wir planen können irgendwie ein bisschen. Aber wie gesagt, jetzt, also, wir reden das erste Mal jetzt konkret. Wetter, da will man doch weg hier. So. Genau, also der November wäre praktisch dann die, sagen wir mal, jetzt im Moment angedachte auf den November. Deadline, genau. Auf die Freundschaft. Freundschaft, auf alle Veränderungen, auf den November. Alles Neue. Wir haben jetzt nicht angedacht. Und schon. Das mal nicht unglücklich. Nein. Sag mal, wo steht das Auto? An der Galerie von Röhr. Ah, das ist gut. Oh, das ist ein euer, der blaue da, ja? Ja. Oh, sehr niedlich. Ja. Süß. Ja. Ein anderes kommt in der Werkstatt. Ah, ich finde es genau richtig. Passt auch zum Viertel. Tschüss. Tschüss. Sind so sympathisch. Ey, die Kohle nehmen und verschwinden. Ey, ich sag so. Das ist doch doch der Hammer. Ja, ist schon der Hammer. Was ist denn das? Das ist ja ein Batzen, den trägst du im Leben nicht ab. Dann machen wir es so wie meine Großmutter damals. Einfach in den VW-Bus und runter nach Indien oder was weiß ich wohin. Oder stell dir mal vor, ich meine... Das ist eigentlich schade, dass die jetzt dann nicht mehr da sind. Stell dir mal vor, wir haben das Viertel durch die kennengelernt. Ja. Oder? Das, ich finde es auch schade, aber ich muss sagen, ich finde, vor allem, er hat einen super Humor. Ja. Das mag ich total bei ihm. Obwohl man weiß immer nicht genau, ob er es nicht doch ernst meint. Ich bin mir nicht so ganz... Oh. Egal. Es ist egal. Es ist einfach toll. Also... Das Angebot ist ja der Wahnsinn, aber irgendwie zeigt es mir auch, dass ich habe das einfach unterschätzt, wie sehr ich an der Wohnung hänge. Aber ich merke jetzt gerade, aber irgendwie macht es auch Bauchschmerzen, ne? So ein bisschen. Ja, das war so konkreter drüber nach, oder? Ja. Ja, völlig. Haben wir den jetzt zugesagt? Ich meine. Wie jetzt? Ja, wir waren so euphorisch. Wir haben da. Nein, wer ist nicht euphorisch bei so einer Summe? Also. Ganz normale menschliche Reaktion. Aber das heißt doch nicht, dass wir es jetzt auch. Das ist doch nicht geldgierig oder so. Oder? Also. Naja, ich. Manchmal alles zusammenpasst, oder? Ja, und vor allem, dass sie haben Wort gehalten. Sie haben gesagt, wenn, dann mit uns. Absolut. Und dann war es so. Ich meine, WNT. Also. Guck mal, jetzt sind auch stehen geblieben. Wahrscheinlich waren sie schon Pläne, wo sie hinfahren. Ich meine, da fängt ein neues Leben an, für uns ja auch. Weißt du, was mich total beruhigt ist? Was? Dass wir scheinbar jederzeit verkaufen können. Ich meine einfach, dass die Zeit für uns arbeitet. Das sind die Ersten, die hier einen Preis aufrufen. Die Ersten. Du bist ein richtiger Immobilienhai. Ja, ich werde mal ein Hai. Nein, wir können ja auch vermieten, ja? Ach, ich will gar nicht vermieten, ich will auch nicht verkaufen. Ich will hier bleiben, weil es hier am schönsten ist. Punkt, ja. Ende. Schon schön. Wir wohnen jetzt bald hier. Das geht, ja. Ich meine, den Weg, den werden wir oft gehen vielleicht. Definitiv. Aber jetzt, guck mal da vorne hier. Kindergarten mit dem Spielplatz dran. Von da aus können wir sogar die Wohnung sehen, glaube ich. Doch. Wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen. Guck mal, da oben. Die Terrasse, natürlich. Guck mal. Das heißt, von der Wohnung aus können wir, falls. Sag schon. Dann könnten wir von unserer Wohnung auf den Spielplatz gucken und mal gucken, was das Kind so macht. Wow. Das ist ekelhaft. Ganz laut sein. So, habe ich meinen Schlüssel? Da ist er. November könnte ich wirklich sagen, so Schluss aus Ende. Da könnte ich meinen Arbeitsvertrag verlängern oder eben sagen, nee, keine Lust mehr. Und dann könnte man wegziehen. Wie, und das könntest du dir konkret vorstellen? Na, vorstellen konkret, aber natürlich so, wie ich mir das vorstellen kann. Aber ich meine, ich wusste überhaupt nicht, dass du mit dem Gedanken spielst, auszuziehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sich da natürlich der darüber freut. Ich meine, Weißt nicht, auch nicht. Was? Du weißt ja, wie fanat sie ist in die Wohnung. Wer hat mir die Fragen, wie Achim reagiert? Du meinst ja neulich selbst, dass er gar nicht mehr so richtig rauskommt aus der Wohnung. Ja, ach, damit provoziere ich ihn immer gerne. Das mag er. Im Grunde seines Herzens ist er nämlich ein Weltenbummler wie ich. Aber das ist, entschuldige, danke, ist ja auch alles nur so Zukunftsmusik. Man weiß ja gar nicht, wie ist das überhaupt machbar. Ja, also das ist völlig unkonkret. Zukunft kann man strukturieren. Ja, das ist schön, aber ich sage es dir ganz offen. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber die Wohnung ist das Einzige, was wir haben. Da gibt es einfach nicht mehr. Und du dann sagst, ist das ein ganz Einzige, schönes was Risiko. Ihr habt, das ist doch einfach. Man müsste erst mal rausgehen, wie konkret könnte das aussehen? Was kriegt man für die Wohnung? Wofür reicht das? Was ist es eigentlich wirklich? Da würden wir doch eine Lösung finden. Ja. Und zwar eine faire. Ich meine, ihr gebt etwas und dass ihr dafür etwas bekommt, ist doch selbstverständlich. Aber wir würden, also da stehe ich jetzt schon zu meinem Wort. Mhm. Wir können das zusammen durchrechnen. Wir machen euch ein Angebot, was aber, also sowas von fair sein wird, dass ihr wirklich glücklich seid. Mhm. Weil sonst macht es doch gar keinen Sinn. Ja, vollkommen richtig, ja. Hey Mensch, das ist genau das, was ich denke, ja. Also, wo geht das hin? Und mit wem können wir das machen? Aber da könnten wir vielleicht mal zusammen sein und ganz konkret drüber reden. Lass uns konkret so durchspielen. Absolut. Ich sag Claire Bescheid. Ja, das ist gut. Good News. Du sagst ihr ganz, ganz liebe Grüße. Es war super schön gestern Abend. Ja? Gestern Abend. Naja, sie war doch gestern bei uns. Was machst du denn da? Hallo. Ritter? Ich hab dir was zu trinken gemacht. Was ist denn Ritter? Ein Bananenshake, willst du? Ja, klar. Na, wie geht's? Wie war dein Tag? Ganz gut. Du hast dich ja auch verändert, Britta. Wo ist denn die Britta hin? Britta. Ja, wo ist sie? Na, du musst doch wissen. Sie ist einkaufen gegangen für heute Abend. Also sie hat mich nicht übergeben und dann. Und Dirk kommt auch? Oder? Nee, Dirk kommt nicht. Der hat heute Abend auch schon was vor. Und du hast dir schon mal vorgestellt, wie es hier so ist. Wenn man hier wohnen würde. Genau. Und wie ist es? Toll. Perfekt. Findest du es schlimm? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es völlig in Ordnung. Willst du aber nicht spielen? Doch. Doch, lass uns es spielen. Soll ich noch die Blumen gießen oder hast du es schon gemacht? Gieß doch mal. Ja? Okay, ja. Willst du mich? Aber, Ja, bitte, komm durch. Ich weiß ja, wie das geht. Aber verlauf dich nicht. Nein. Dafür brauche ich jetzt aber eine Weile. Schatz. Wofür? Ich knöte dich. Erzähl doch mal, wie war denn dein Tag, Britta? Ach, es war toll. Ich war ja die ganze Zeit hier und habe mich wieder gefreut über die Wohnung und über die Möbel und diese Einbaumöbel. Ich finde die immer noch toll. Weißt du das, Achim? Echt, dass du das bemerkst? Ich finde die so schön. Mhm. Und wenn sie nicht drin wären, würde ich dich jetzt fragen, ob du sie nicht einbauen willst. Jetzt neue Seiten entdecke ich an dir. Mhm. Tja, manchmal kommt man nach Hause und es ist alles anders. Ja, naja. Du, wir müssten uns mal so einen Schlauch zulegen, dann geht das viel schneller, statt mit der Gießkanne. Ein Schlauch? Ja, weißt du, was ich meine? Ein Schlauch, bitte. So. Ja, brauchen wir ein bisschen Übung. Bringst du mir auch meinen Bananenshake mit? Bitte? Sonst noch was? Bitte? Bitte. Ach, so läuft das. Ja, so läuft das. Kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen? Ja, klar. Kannst du dir vorstellen, hier nicht zu wohnen? Na klar. Hast du eigentlich die Flugtickets schon gebucht? Welche Flugtickets? Na, die nach Jamaika. Nach Neuseeland, meinst du? Oder nach Neuseeland, ja, das finde ich auch schön. Ich, nee. Warum auch? Also, das kann ich mir gar nicht leisten. Also, wir können uns das nicht, also wir können uns das nicht leisten. Wenn die Wohnung verkauft, also wenn wir die verkaufen, dann können wir uns das schon. Wollen wir denn verkaufen? Wenn wir verreisen wollen, wollen wir auch verkaufen, ja. Wäre vielleicht für uns auch spannend, wenn wir mal verreisen würden. Meinst du, es hält die Beziehung so frisch? Mhm. Viele Ortswechsel? Mhm. Was würdest du sagen, wenn ich dir sagen würde, ich habe die Tickets doch schon gebucht? Würdest du dich da freuen? Ja, ich würde mich ziemlich freuen. Würdest du mir da um den Hals fallen? Ja, ich würde dir um den Hals fallen und so weiter. aber ich bin nicht käuflich. Aber alles ist käuflich. Oder nicht? Es ist auch alles verkäuflich. Na, du warst früher anders, Britta. Du warst früher anders. Ich entwickel mich halt auch. Du hast so ein nettes Lächeln. Oh, jetzt so auf! Ja, finde ich auch total. Wirklich, das ist von Anfang an, habe ich mich Habe ich auch gleich gedacht, als ich sie kennengelernt habe. Ja, die Frau, die saß auf meiner Bank, ja, und dann habe ich mich daneben gesetzt und dann hat sie so gelächelt und dann habe ich gedacht, ey, mit der rede ich jetzt mal. Wieso kennt ihr euch eigentlich? Naja, das war unsere erste Begegnung. Ich habe zufällig auf ihrer Bank gesessen. Ja, sie und an der Bank gesessen. Und da hast du die Kopfhörer aufgehabt und dann hast du sie runtergenommen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und seitdem seid ihr irgendwie in meinem Leben. Ja. Das ist schon komisch. Ja, Gott sei Dank. Ja. Also ein bisschen Zucker oder gar nicht? Nee, Zucker brauche ich nicht. Ich nehme nichts mehr jetzt dann. Ich brauche jetzt auch nichts mehr. Ich gehe dann mal los, ja? Sehen wir uns Freitag, ja? Genau. Das bleibt dabei? Ja, das bleibt dabei. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja? Also, das ist ja ein Ding. Sag. Tschüss, Johanna. Bist du schon wieder hier. Wie schön, ja, ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr kennt euch schon ewig, ne? Ihr seid schon... Wir beide, ja. Wir kennen uns, lass mich mal rechnen, wir kennen uns seit über 20 Jahren. 20 Jahre, ne? Oh ja. Guck mal hier, die Johanna, die Bar 6 hat da drüben, die hat früher also aus dem Bauwagen so hier den ersten Kaffee verkauft, ne? Und der war schon spitze. Waren die Bäume damals schon so groß? Die habe ich teilweise noch selber gepflanzt, ja. Na, ihr beiden! Luzi! Hallo! Hey! Hallo! Was läuft? Guck mal, wir haben Gruppis hier. Viertelgruppis. Ja. Hallo, bin Lutz. Hallo. Dirk. Claire. Hallo. Und Dirk. Ja. Jetzt hat den Fahrradladen da hinten, ne? Der war auch einer der ersten hier mit dabei. Sind alle noch da oder hat sich das die meisten durch? Ja. Die meisten sind doch die meisten haben wir behalten. Warum sollte man hier auch wegziehen? Wollt ihr nicht auf eine Schorle vorbeikommen? Setzen wir uns mal, hm? Ja. Hier einfach so zwischen die Räder. Das ist ja auch so schön. Ich fass es ja nicht. Super schön. Ein Fahrradgarten. Ich hab dir gesagt, du musst irgendwann mal Geld nehmen, Lutz. Ja, ja. Guck mal. Danke, danke. Das wären schon 8 Euro. Was? Pro Glas. Nein, nicht pro Glas. Dankeschön. Dann würden wir Dankeschön. Hier nicht wohnen. Naja. Ja. Hier standen sie ja schon parat. Ja, erzählt doch noch mal ein bisschen, wie ihr Achter, das gemacht habt. In Achterreihen standen die hier. Ja. Was? Es war ja nichts. Ja. Und im Prinzip war es hier kurz davor, so ein Einkaufscenter-Scheiß zu werden. Studios hieß es auch mal, Büroturm. Ach ja, muss man sich mal vorstellen. Es gab viele, die hier ran wollten. Ja, wir mussten das verhindern. Jetzt haben wir das praktisch freigekauft. Ja? Letztendlich haben wir die Politik auch mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ne? Wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es ein sozialverträglicher Wohnungsbau hier stattfinden könnte und haben da diese Initiative gegründet. Ja, und das merkt man ja jetzt Kauf als Waffe sozusagen. Ja, Kauf als Waffe, genau. Das ist auch das, was man gespürt, wenn man herkommt. Ja. Dass man so einen Eindruck hat, es ist gewachsen und gleichzeitig so ein... Ach Mensch. Schön, ne? Ja. Der grüne Wasserfall, sagen wir dazu. Ja, das ist mir nämlich noch nicht eingefallen, grüner Wasserfall. Wir hatten schon alle möglichen Namen, ne? Absolut. Unser Knöterich. Wie, das euer Knöterich? Naja, das ist unsere Terrasse da oben. Nein, ihr ja, wohnt da. Das unsere Terrasse, genau. Und wir haben uns immer gefragt, welche Obwohl wir nie dachten, dass das... Aber wir haben immer gedacht, das muss jemand ganz Besonderes sein, der sich sowas ausdenkt und sowas pflegt und der da... Das ist nicht so das Übliche, wie man das so kennt. Ne? Ja, Baumhaus. Ja, wirklich. Also ihr könnt gerne auch mal hochkommen, euch das mal angucken. Ja. Irgendwann. Also sofort. Nein. Dankeschön, vielen Dank. Gerne. Oh. Das ist auch niedrig Energie hier aus hier. Naja, das gab ja auch noch eine Förderung, ne? Also. Na, überhaupt die ganzen Fördergelder zusammen. Wenn man das zusammenpackt, ist eigentlich geschenkt gekriegt. Sozusagen, ja. Oh Gott. Ja? Kann man nicht laut sagen. Nee, das kann man nicht laut sagen. Also... Dann sagt's doch leise oder halt's auf, aber ich würde schon gerne wissen. Ja. Also ich sag's nicht, ich sag nix. Guck mal hier, siehst du die Salzstangen? Ja. Brich ich jetzt in der Mitte durch. Und noch einen wieder weg. So, sind's. Ja. Pro Quadratmeter. Nein. Mhm. Ja, aber gefördert auch, ne? Gibt's heute gar nicht mehr. Entschuldigung. Hey, was ist denn? Nix. Was ist denn? Ist schon gut, ist gut. Alles gut, ja, ich weiß auch. Das ist einfach so. Ich hole mal Tempo, ja? Nein, ja. Brauchst du Wasser, oder? Nein, nein. Das ist einfach so schön. Das ist einfach so schön bei euch. Tut mir leid. Oh Gott, das ist peinlich. Ist doch nicht schlimm. Also, das ist einfach ein Traum. Ihr habt ja einfach einen Traum hier. Euch zurechtgebastelt. Naja, das stimmt ja nicht alles. So toll ist die Wohnung auch nicht, ja? Im Sommer ist es brütend heiß. Die Luft heiß ist im Sommer. Du musst einen Durchzug machen, damit du auch Luft kriegst und so. Du, echt. Finde ich nicht schlimm. Muss man zweimal am Tag kalt duschen, das ist toll. Aber ich mag die Hitze auch. Ich laufe dann immer nackt durch die Wohnung, ich bin super. Kann euch keiner sehen, oder? Hier oben? Ja, nein, nein, keine Einsicht. Das ist ja das Tolle. Naja, aber Besitz ist auch nicht alles. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich... Naja, guck mal, wir waren Mitte 20, als wir als das ganze Projekt hier begann und... Also, es hat ja auch was mit uns gemacht. Irgendwie, ne? Du hast ja auch eine Verantwortung, das Eigentum besitzt dich auch. Ja. Wir haben halt einfach, naja, ja, ein bisschen zu lange anders gelebt halt und uns irgendwie versäumt, jetzt hier was zu suchen. Und jetzt ja, sitze ich hier und ich denke mir so, das ist es, das ist der Ort, an dem ich leben will, an dem ich leben kann und für sehr lange, also bis ich halt alt bin. So. Das ist schon verrückt. Tja, das ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber so wussten wir auch nicht, dass es der richtige Ort ist oder so. Ne? Das war ja auch eine politische Entscheidung, hierher zu gehen, das zu besetzen. Ne? Das war ja damals noch ein Unort. Das ist ja erst dadurch, durch die Umstände zum richtigen Ort geworden. Tja, das ist eben nicht wiederholbar. Nee. Aber so, da kann man ja nicht angehen an die Sache. Also so, dann schaut man sich um und findet es an einem anderen Ort wieder. Ich finde das so krank, ja, dass man von Besetz so besessen ist. Ja, das ist doch, muss ich doch auch lösen können. Ich das bin kann nicht man besessen. Nicht, du bist total besessen. Du bist doch der Besessenste von allen. Baust und baust. Ja, ja, wir kommen gleich mehr raus aus der Wohnung. Ich habe aber kein Problem, das alles wieder abzustoßen. Ja, natürlich nicht. Na sicher. Ich stoße das ab und mache die Weltreise, die ich schon lange vorhatte. Oh, warum denn wann denn? Ja, aber dann fragt er dann schon uns, ne? Also. So. Ja, wir suchen schon. Also ihr irgendjemand Fremdes nehmen, sondern also wenn, dann müsst ihr dann schon uns fragen, finde ich. Also wenn. Ja. Ihr seid die Ersten. Klar, natürlich. Ja, klar, klar, klar. So. Dirk. Danke für die Einladung. Sehr gern. Sehr gern. Wollt ihr die Terrasse mal sehen? Hm? Oh komm. Ja, ich glaube, es kann ich. Gib mal ein paar Zucchinis mit. Hey, hast du Zucchini auf dem Wachslieder? Ja, klar. Zucchini, Tomate, ein bisschen, alles. So, und hier sind wir. Ja, ja, da sind wir, weil du spielst das so runter. Wenn ich hier so runter gucke, heute ja, sehe ich eigentlich immer noch so die Brache vor mir, wie wir hier so langgestarkt sind alle. Aha. Ja, Kinder, Hunde. Dann waren die ersten Bauwagen irgendwann da und es wurden so wie Claims sozusagen so ein bisschen abgesteckt. Ja? So, hier lasse ich dich, ja, lässt du mich. So eine Goldgräberstimmung. Ja, so ein bisschen, ja, nur ohne Gold eben, ja, einfach ja. Nur Freiheit, ne? Ja. Wir hatten so einen schönen blauen Bauwagen, der stand da, wo jetzt der Biomarkt ungefähr ist, ne? Auch ganz vorne am Wasser, ne? Wenn du, siehst du das da? Ja. Da war so eine Art Strand eigentlich damals noch. Ach cool. Ja, ja. Wir haben uns da im Prinzip so mitten reingesetzt, ja. Und wenn du dich wegdrehst von der Spree, ne? Hier Richtung Puschkin-Allee, das Carré. Ja. Das war ja auch noch Brache, ne? Also, aha. Da haben die dann das erste Haus hingebaut und das war dann schon ein Schock irgendwie, weil plötzlich war die Sonne weg, ja? Also, und dann letztendlich eigentlich nur aus so einer spontanen Entscheidung, so mehr so aus Spaß heraus, ey, jetzt geh uns aus der Sonne, ja. Haben wir dann angefangen, auch eine Baugruppe zu gründen. Okay. Jetzt sind wir hier. Und gleich das höchste Haus gebaut. Ja, das ist super. Naja, aber wir wollten ja nie jetzt unterm Dach wohnen, also darauf kommt es nicht an. Ach, komm. Aber es war, eigentlich bin ich dagegen, also. Wo gegen? Ja, ich. So Exklusivität eben, so halt ganz oben und so, aber die anderen haben auch schöne Wohnungen, das muss man wirklich sagen, ja. Also die ja, da drunter sind eigentlich fast noch besser. Aber warum kann man dazu nicht stehen? Das ist schön, das ist ganz weit oben, das ist euer Besitz. Davor habe ich großen Respekt. Ich meine, Besitz zeichnet sich auch dadurch aus, dass es andere Leute nicht besitzen. Ihr habt es gewollt und ihr habt dafür gekämpft und ihr habt es bekommen. Und ich finde, wenn man was will, dann soll man dafür doch kämpfen, unbedingt. Also, wer es mehr will, der soll es dann haben. Oder? Hm. Apropos, lass mal wieder zu den Frauen gehen. Na, ihr? Das ist genial. Das habt ihr mit dem Knöterich und so. Es ist. Ja. Man will nirgends woanders mehr hin. Nee. Verwurzelt, ne? Deswegen fahren wir auch nie weg. Mit den anderen geht's ja eigentlich genauso. Lutz ist auch immer da, Johanna. Die kennt er noch nicht, aber werdet ihr noch kennenlernen. Ihr wart ja wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier, oder? Ich denke nicht. Das war Der Kauf, ein Hörspiel von Paul Plamper. Mit Margarita Bruch als Johanna, Stefanie Brummer als Interessentin, Judith Engel als Maklerin, Sandra Hüller als Claire, Julian Kamphausen als Interessent, Christine König als Britta, Peter Kurt als Lutz, Kurt Nied als Notar, Milan Peschel als Achim und Jan-Henrik Stahlberg als Dirk. sowie Sandra Köster, Vera Kühn, Tina Pfuhr und Conny Wassermann als Gymnastikkurs. Team: Buch, Regie und Schnitt Paul Plamper. Produktionsleitung, Regieassistenz und Schnitt Janina Druschki. Recherche, Tonassistenz und Schnitt Tilman Meckel. Hospitanz Sarah Trilsch. Aufnahmen Lars Deutrich. Mischung und Mastering Roman Fehlken. Grafik Pierre Becker. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Deutschlandfunk und dem Schauspiel Köln 2013. Weitere Hörspiele als Download und CD unter www.hörspielpark.de.